Scheibe der Sonne singt, ein heißer Tag ist vorüber. Vögel treiben im Abendwind, die weite Steppe erwacht. Es ruft die Trommel mit dumpfem Klang, der Urwald ist voller Lieder. Im Hützendorf auf dem großen Platz wird schon das Feuer entfacht. Ah, Killi Killi Manjaro, singen alle ganz laut. Killi Killi Manjaro, denn heute ist alles erlaubt. Killi Killi Manjaro, jeder kennt dieses Lied. Killi Killi Manjaro, und alle singen es mit. Die weiße Sichel des Mondes steht im Meer der funkelnden Sterne. Affen kreischen, ein Tiger geht auf seine nächtliche Jagd. Das Krokodil liegt im Fluss und lauscht auf die Musik in der Ferne. Im Hütchendorf ist ein großes Fest, das endet erst, wenn es tagt. Killi Killi Manjaro, singen alle ganz laut. Hey! Killi Killi Manjaro, ja, heute ist alles erlaubt. Killi Killi Manjaro, jeder kennt dieses Lied. Hey! Killi Killi Manjaro, und alle singen es mit. Manjaro, singen alle ganz laut. Killi Killi Manjaro, denn heute ist alles erlaubt. Killi Killi Manjaro, jeder kennt dieses Lied. Killi Killi Manjaro, und alle singen es mit. Killi Killi Manjaro, singen alle ganz laut. Killi Killi Manjaro, ja, heute ist alles erlaubt. Killi Killi Manjaro, jeder kennt dieses Lied. Hey! Killi Killi Manjaro, und alle singen es mit. Killi Killi Manjaro, singen alle ganz laut. Hey! Killi Killi Manjaro, ja, heute ist alles erlaubt.